Kundgabe 3554. Empfangen durch Bertha Dodder am 21.09.1945. Welt des Seins. Welt des Scheins. Aus der Welt des Scheins tritt die Seele in die Welt des Seins. In die geistige Welt. Die das eigentliche Reich der Seele ist. Doch nicht immer vermag sie, diese geistige Welt zu erkennen. Denn so wie sie unvollkommen von der Erde scheidet, nimmt sie die Welt des Scheines noch hinüber. Nur nicht mehr materiell, sondern als gedankliche Phantome, also noch mehr Scheinwelt, die vor ihren Augen in nichts vergeht, so sie die Güter in Besitz nehmen will. Für die vollkommene Seele aber beginnt nun erst das wahre Leben. Sie erkennt sich selbst in ihrer Beschaffenheit, weiß um ihre geistige Aufgabe, und ist durch das Wissen erst zu einem Wesen geworden, das sich seiner Kraft bewusst ist und darum auch glückselig ist. Sie weiß nun auch, dass jegliche Entwicklungsphase zuvor nötig war, um das Ziel, das wahre Leben der Seele, zu erreichen. Sie weiß, dass zuvor es nur ein Scheinleben war, ein Übergang aus den Sphären der Dunkelheit in die Sphären des Lichtes. Sie weiß, dass die Dunkelheit kein ewiger Zustand ist, während das Licht ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Denn was einmal im Licht steht, wird niemals mehr in die Dunkelheit zurückfallen. Es wird ewig leben und jeden Zustand zuvor als leblosen Zustand erkennen. Es hat diesen Zustand überwunden und ist in die Welt des Seins zurückgekehrt, von der es einstmals ausgegangen war. Das Scheinleben will sich in den Vordergrund stellen, und zumeist räumt die Seele ihm Macht ein über sich, das heißt, sie ist willig, alles das zu tun, was dem Körper die Annehmlichkeiten des Scheinlebens verschafft. Und sie tut für sich selbst nichts. Denn die Arbeit für sich wäre die Bemühung um das wahre Leben, die sie aber völlig außer Acht lässet. Und darum wird durch Gottes Willen das Scheinleben immer wieder in aller Schwere an die Seele herantreten. Gott selbst will ihr zeigen, was die irdische Welt in Wirklichkeit ist, indem er den Körper oft in Not geraten lässt, indem er ihm nimmt, was er als wertvoll begehrt, indem er zusammenfallen lässt, was sich der Mensch aufgebaut hat, um ihm die Unbeständigkeit dessen zu zeigen, was er zum Ziel seines eifrigen Strebens und seiner Erdenarbeit macht. Er will ihn zur Erkenntnis führen, dass die irdische Welt nur eine Scheinwelt ist, die keinerlei bleibenden Wert hat für ihn, um ihm die Notwendigkeit der Arbeit an seiner Seele vor Augen zu führen, die ein beständiges Leben sichert, ein Leben in der geistigen Welt, die nicht nur scheint, sondern ist, was sie vorstellt. Die Welt des Lichtes, wo alles Kraft durchströmt ist und glückselig, wo es kein Vergehen mehr gibt, keinen Rückgang, keine Not und keine Unkenntnis, wo alles lebt und tätig ist im Willen Gottes, dessen Liebe das Vollkommene ungemessen bedenkt und beglückt. Das als Bewohner der geistigen Welt in Verbindung steht mit Gott und in der Erfüllung seines Willens durch immerwährende Tätigkeit seine höchste Beglückung findet, in der Welt des Seins. In der Welt, die nimmermehr vergeht, sondern bleibt, was sie ist, bis in alle Ewigkeit. Amen.